Kundgabe 4326. Empfangen durch Bertha Dudde am 8. und 9.6.1948. Körper und Seele in Harmonie. Auch der Körper soll gepflegt werden, um in Kraft erhalten und für seine Aufgabe tauglich zu bleiben, der Seele zu verhelfen zur Aufwärtsentwicklung. Es soll der Körper nicht gänzlich vernachlässigt werden, weil die Ordnung gleichfalls ein Gesetz von mir ist und zur Ordnung alles gehört, was fördernd und aufbauend sich auswirkt. Es ist dem Menschen zwar zur Aufgabe gesetzt, sich zu lösen von der Materie, diese zu überwinden, indem sich das Herz von ihr frei macht und also nicht mehr beherrscht wird von irdisch-materiellen Dingen. Dennoch muss der Körper auch in einer gewissen Harmonie mit der Seele stehen. Er muss der Seele die innere Ruhe verschaffen, was er stets dann kann, so er selbst ebenfalls zur Ruhe gekommen ist. Das heißt, seine Bedürfnisse gedeckt sind und er sich nun dem Verlangen der Seele widmen kann. Es kann nun zwar der Körper Ansprüche stellen, die materialistisches Denken verraten und niemals meinem Gesetz der Ordnung entsprechen. Dann steht er nicht in Harmonie zur Seele. Und dann wird sich die Seele wehren, wenn sie schon in der Erkenntnis steht. Sie wird dem Körper sein Begehren nicht erfüllen, wenngleich er in seinem Verlangen nicht nachlässt. Dann leben Seele und Körper in einem stillen Kampf gegeneinander. Dann wird der Körper nach allen Richtungen schlecht bedacht, bis er zufrieden ist mit der Gewährung kleiner Bitten, bis er sich dem Verlangen der Seele anschließt. Dann ist er wieder in die rechte Ordnung eingetreten. Und er wird sich auch wohlfühlen in dem Zustand, da er sich nun als Förderer der Seele fühlt. Dann können ihm auch wieder erhöhte Ansprüche zugebilligt werden, da dann nicht mehr die Gefahr besteht, dass der Körper die Seele überstimmt, dass er sich der irdischen Welt so zuwendet, dass er die Seele völlig vernachlässigt. Es darf der Körper niemals die Seele beherrschen. Es darf die materielle Welt niemals in den Vordergrund treten. Es muss die Seele bestimmend sein und vom Körper in ihrem Begehren und Streben unterstützt werden. Dann kann auch dem Körper jede Erleichterung gewährt und jedes Begehren erfüllt werden. Denn dann stellt der Körper niemals für die Seele nachteilige Ansprüche. Die Seele wird trotzdem ausreifen, weil sie unentwegt danach trachtet, mit mir in Harmonie zu leben, mein Wohlgefallen zu erringen und mir nahe zu kommen und an den Freuden der Welt achtlos vorübergehen kann. Ich will den Menschen auch Freude geben auf Erden, so wie diese Freuden keine Gefahr für die Seele bedeuten. Wann dies aber der Fall ist, kann ich allein beurteilen. Und darum bedenke ich den Körper des Öfteren karg. Wie ich aber auch mir treu ergebenen Menschen stille Freuden bereite, um ihnen meine Liebe zu zeigen, die stets beglücken will. Amen.